For those who have not been to Bible college yet, für diejenigen, die noch nicht ins Bibelcollege gegangen sind. The book of Ephesians is the highest book in the Bible. Der Epheserbrief ist der hochgelobte oder das höchstgelobteste Buch in der Bibel. They say the deepest book is probably 2 Corinthians. So man sagt im Allgemeinen, der zweite Korintherbrief gilt als der tiefsinnigste Brief. But the highest book by far is Ephesians. Aber der höchste Brief ist der Epheserbrief. If I had to take one book in the Bible with me and go 20 years to India, I probably would take Ephesians. So wenn ich einen dieser Briefe oder Bücher mitnehmen müsste und vielleicht 20 Jahre nach Indien gehen damit, dann würde ich den Epheserbrief mitnehmen. Or the book of Romans. Oder möglicherweise den Römerbrief. But maybe most probably Ephesians. Aber am wahrscheinlichsten den Epheserbrief. 6 very, very powerful chapters. 6 sehr machtvolle, recht machtvolle Kapitel. I would like to start a series. Und ich möchte gerne eine Serie beginnen. That would lift us out of the mud of this life. Die uns aus diesem Schmutz dieses Lebens herausheben soll. As Eric prayed in the opening prayer. So wie es der Eric zu Beginn gebetet hat. Lord, our soul cleaves to the dust. Herr, unsere Seele, sie klebt am Staub. Psalm 119:25. Quicken me according to your word. Belebe mich gemäß deines Wortes. And the truths that are contained in this epistle. Die Wahrheiten, die wir in diesem Brief finden, are the very truths that can lift us up to heaven. Sind die richtigen Wahrheiten, die uns wirklich zum Himmel hochheben können. Now, there are certain situations happening in the church that I'm aware of. Nun, es gibt verschiedene Situationen, die sich in der Gemeinde abspielen, von denen ich weiß. Ones that I'm not. Und gewisse andere, von denen ich nichts weiß. Usually for every one I'm aware of, there's probably 5 I'm not aware of the same type. Üblicherweise für jede Situation, deren ich mir bewusst bin, gibt es 5 andere, von denen ich nichts weiß. So someone will leave tonight saying he was preaching to me. Also wenn heute Abend jemand da rausgeht und sagt, er hat heute zu mir gepredigt, you're right, I was. Dann hast du recht, ich habe das gemacht. I'm preaching to certain people tonight, I'm trying to save your life. Und ich versuche heute Abend für gewisse Leute zu predigen. No condemnation. Keine Verdammnis. But I want to lift your life out of disaster. Aber ich möchte dein Leben aus dem Desaster herausholen. Let's start with Ephesians 1. Fangen wir beim Epheserbrief 1 an. Verse 1. Vers 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. To the saints who were at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus. Den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. You might say to the saved ones at Ephesus. Man könnte auch sagen für die Erretteten in Ephesus. These are the saints. Das sind die Heiligen. The ones that are set apart by the blood of Christ. Diejenigen, durch das Blut Jesu zur Seite gesetzt sind. To the saved ones in Ephesus who have faith in Christ Jesus. Also den zur Seite gesetzten und an Christus Jesus Gläubigen. The word die in Ephesus faithful sind. Is the word pistos for faith. Und dieses Wort gläubig heißt im Griechischen pistos. Verse 2. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Vers 2. Gnade euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. They are very much alive. Sie leben. God the Father and Jesus Christ send their peace and their grace. Gott der Vater und Jesus Christus, sie beide, sie schicken ihren Frieden now und ihre Gnade. Now shift into second gear. Nun schalten wir in den zweiten Gang. Verse 3. Vers 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Now we're not going to read very many verses tonight, just another one. Wir werden also nicht allzu viele Verse heute Abend lesen, aber noch einer. Because it's already getting overloaded with amazing truth. Weil hier schon ganz wunderbare Wahrheiten enthalten sind. We're going to go to verse 4, but let's just go back to verse 3 for a moment. Wir gehen dann zum Vers 4 weiter, aber nochmals zurück zum Vers 3 zunächst. And if your mind is getting overloaded, I'm going to go very slow. Und wenn es einfach zu viel wird für euch in Gedanken, dann ich gehe ganz langsam vor. But we'll try to get into fourth gear by the time we're done. Aber wir werden schauen, dass wir bis zum vierten Gang hinaufgeschaltet haben, wenn wir dann fertig sind. And then overdrive at the end. Und dann noch ein, ja. Okay, fifth gear. Fünften Gang. Yeah. Blessed, back to verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Who has blessed us? Er hat uns gesegnet. This is not continual action. This is one act in the past. Das ist nicht jetzt eine fortgesetzte Handlung, sondern da ist die Rede von einer Handlung in der Vergangenheit. He has blessed us. Er hat uns gesegnet. How come many of us are not blessed? Wieso sind dann so viele von uns nicht gesegnet? This is what we want to be lifted out of. Und von dem wollen wir rauskommen. He has blessed us with every, and we can put in there, every possible spiritual blessing in heavenly places in Christ. Er hat uns gesegnet mit jeder, und da könnte man einsetzen, mit jeder möglichen geistlichen Segnung in den Himmelswelten, that in Christus. Means whatever's happening in heaven right now, das heißt, was immer auch jetzt in der Himmelswelt geschieht, should be happening in this room right now. Sollte auch hier in diesem Raum jetzt passieren. If we could be translated to the throne of God, wenn wir jetzt da hinaufversetzt werden könnten, vor den Thron Gottes. Wow! Wow! Where am I? Wo bin ich? Hey, this is much different than what I just left. Ah, das ist gar nicht so viel unterschiedlich zu dem, wo ich gerade weg war. Joy, peace, weg bin. Power, die Freude, der Friede, security, Kraft, love, joy. Sicherheit, Friede. This is like being in church. It's just a million times bigger. Das ist so wie in der Gemeinde, einfach nur tausende Male größer. Million. Oder Millionen Mal größer. And there's God himself. Aber da ist Gott, er selbst. But you know what's funny? As I think back, aber weißt du, was schon komisch ist, wenn ich da zurückdenke? By faith I could see God. Im Glauben konnte ich Gott sehen. He has blessed us now. Er hat uns jetzt gesegnet. With every spiritual blessing that is occurring in heaven, we have it now. Mit jeder geistlichen Segnung, die auch jetzt in den Himmelswelten geschieht. By faith. Durch den Glauben. You got to step into it. Man muss da eintreten. Number one, you have to be aware of it. Punkt 1, du musst dir dessen bewusst sein. This is why verse 18 of chapter 1 is going to say that he prays that God would open our eyes. Deshalb heißt es hier im Vers 18 des ersten Kapitels, dass er betet, Gott soll uns die Augen öffnen. I pray that the eyes of your understanding would be opened. Da heißt es, ich bete, dass die Augen eures Verständnisses erleuchtet werden. Enlightened that you might understand. Dass ihr erleuchtet werdet, sodass ihr versteht. Your inheritance. Euer Erbe versteht. And the riches of your calling. Und die Reichtümer eurer Berufung. Okay, these blessings are in Christ. Diese Segnungen sind in Christus. One more academic thing we're going to bring out and then we're going to shift gears. Noch ein akademisches eine akademische Bemerkung und dann in Christ, what does that mean? Was heißt das in Christus? It means in union with him. Das heißt in Gemeinschaft mit ihm. It means Einheit. We are legally and organically joined. Das heißt vom Gesetz her und auch organisch sind wir mit ihm vereint. It's like we're married and then we become Siamese twins. Und das heißt auch, wir sind mit ihm verheiratet und wir werden wie Zwillinge, die zusammengewachsen sind. When I get married, also wenn ich heirate, when I said I do, wie ich sagte, ja, ich will. When we exchanged rings, als wir die Ringe austauschten, we became united together. Da wurden wir aneinander gefügt. My wife took on my name. Meine Frau hat meinen Namen angenommen. That means any debts that she had were suddenly mine. Das heißt, ihre Schulden waren plötzlich meine Schulden. Any debts that I had were suddenly hers. Und meine Schulden waren plötzlich ihre Schulden. Any riches that she had, und alle Reichtümer, die sie hatte, were suddenly mine. Waren plötzlich meine Reichtümer. And any riches that I had, und auch alle Reichtümer, die ich were hatte, suddenly hers. Waren plötzlich die ihren. We were one. Wir waren eins. We are in union with each other. Wir hatten eine Einheit gemeinsam. We have one name. Einen Namen. One family name now. Einen Familiennamen. But in Christ it goes even further. Aber in Christus heißt noch viel mehr. For we have one spirit. Weil wir einen Geist haben. And the same spirit that is in Christ is in me. Und derselbe Geist, der in Christus ist, ist auch in mir. When God sees us, he sees the Father. Wenn Gott uns sieht, dann sieht er den Vater. We are inseparable. Wir sind untrennbar. In Christ. In Christus. Now here, verse 4, and we'll Vers 4 nun. Just as he has chose us in him. Wie er uns in ihm auserwählt this hat. This in him occurs 27 times in the book of Ephesians. Nun, dieses Wort in ihm kommt 27 Mal vor im Epheserbrief. It was God's master plan. Das war Gottes Meisterstück. To bring us to himself by placing us in Christ. Nämlich um uns zu ihm zu bringen, indem wir in Christus sind. Watch this. Just as he chose us in him. Da heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat. When you go to a train station, wenn du zu einer Bahnhofsstation gehst, you have to pick a train. Da musst du einen Zug auswählen. If you get on the wrong train, wenn du den falschen Zug nimmst, you got problems. Dann hast du Probleme. If you want to go to Prague, wenn du nach Prag fahren möchtest, you look for the train to Prague. Und du schaust, wo geht der Zug, wo ist der Zug? And then you get in. Dann steigst du ein. And you sit down. Und setzt dich nieder. And that train takes you to Prague. Und dieser Zug bringt dich dann nach Prag. It's almost the same thing here. Es ist beinahe genauso hier. He chose us in him. Wie er uns in ihm before the foundation of the world. Vor Grundlegung der Welt. Now you've got to imagine with me. Ich meine, ihr müsst euch das mit mir jetzt vorstellen. Use your creative mind. Verwendet einmal eure kreativen Sinne. And think of a time when the universe did not exist. Und denkt einmal an die Zeit, als das Universum noch nicht existierte. And in the mind of God. Und in der Gesinnung Gottes. He's already thinking about us. Hat er bereits an uns gedacht. Before the foundation of the world, vor der Grundlegung der Welt, God had a plan to bring us to himself. Da hatte Gott einen Plan, uns zu sich zu bringen. And that would be by putting us in union with his son. Und dieser Plan bestand darin, uns in eine Einheit mit seinem Sohn zu versetzen. That we would be, here it is, holy and blameless before him in love. Nun kommt ein wichtiger Punkt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. I want to bring attention to these two words, holy and blameless. Ich möchte vor allem diese zwei Worte hervorheben, heilig und tadellos. Before him. Vor ihm. The day is going to come, weil der Tag wird kommen, when we will all stand before God. An dem wir alle vor Gott stehen werden. And we will be blameless. Und wir werden tadellos sein. Set apart. Zur Seite gestellt. From the world. Von der Welt abgesetzt. Set apart from all ungodliness and lawlessness and unbelief. Zur Seite gesetzt von jeder Gottlosigkeit, von jeder Gesetzlosigkeit und Unglauben. Set apart for God. Zur Seite gestellt für Gott. And watch this. Und beachtet Folgendes. This is really important. Das ist wirklich wichtig. And blameless. Und tadellos. I want you to think for a moment. How many days the average person lives on the earth? Ich möchte mal, dass ihr kurz darüber nachdenkt, wie viele Tage so im Durchschnitt der Mensch lebt. Gerald, if I live 70 years, also wenn ich 70 Jahre lang lebe, how many lebe, days is that? 25,500 exactly? Are you also counting the leap years? Also 25,500 Tage sind das exakt. Gerald's brain is working. That means he skipped the leap years. Okay. Also die Schaltjahre hat er ausgelöst. 25,568 days. Also 25,568 Tage wären das. Who needs a computer when you've got a guy like Gerald Schmidt? Also wozu braucht man einen Computer, wenn man einen Menschen wie den Gerald das sieht? I don't have to even use batteries, right? Braucht nicht einmal Batterien. Okay. Okay. So I live my life. Also ich lebe mein Leben. And it says in Psalm 58:3 that I come out of my mother's womb speaking lies. Und im Psalm 58:3 heißt es, dass ich schon aus dem Schoß meiner Mutter hervorkomme und Lügen habe. In Romans 7 it says that there's a law that works in me. In Römer 7 steht, dass es ein Gesetz in mir gibt. When I want to do good, evil is present. Wonach ich, wenn ich Gutes tun möchte, das Böse gegenwärtig habe. Isaiah chapter 1 verse 5 says the whole head is sick. In Jesaja 1 quickly. Isaiah 1:5. In Jesaja 1:5 steht, dass der ganze das ganze Haupt krank ist. Jeremiah 17:9. In Jeremia 17:9. My whole heart is wicked. Da steht, dass mein Herz böse ist. This is life in the flesh. Das heißt das Leben im Fleisch. Römer 7:25. Römer 7:25. Oh wretched man that I am. Oh welch elender Mensch ich doch bin. Who can save me from this body of death? Wer kann mich von diesem Leib des Verderbens erretten? Now could you imagine for a moment every single day is computed? Stellt euch einmal vor, jeder Tag wird im Computer festgehalten. 25,000 plus days if you live over 70. Also wenn du über 70 Jahre alt wirst, 25,000 und noch mehr Tage. And every single day had blemishes. Und an jedem Tag gibt es irgendeinen Tadel anzubringen. Every single day, even after you became a Christian, had sins, willful and all kinds of sins. Auch nachdem du Christ wurdest, gab es noch immer jede Menge Sünden und verschiedene Big sins, small sins, Dinge. Frequent sins. So große Sünden, kleine Sünden, etwas, was ständig in Wiederholung geschah. Solche, die offensichtlich waren. Unobvious. Solche, die nicht offensichtlich waren. Personal. Persönliche Sünden. Social. Soziale, every kind of sin you can imagine. So jede nur vorstellbare Sünde. Sins of self-righteousness. Die Sünde der Selbstgerechtigkeit. I have no sin. Ich habe doch keine Sünde. You've got the worst one. Your sheet is black. Du hast die schlimmste Sünde. Dein Blatt, das ist the ganz schwarz. The self-righteous legalist. Dieser selbstgerechte Legalist. In Matthew 23, who doesn't lift a finger to help someone else. Wie es in Matthäus 23 heißt, der nicht mal einen Finger rührt, um jemand zu helfen. Who never speaks an encouraging word ever, does he? Der auch niemals ein ermutigendes Wort hat für jemanden. He's always playing the police officer. Der schaut immer, hält immer aus, wie ein Polizist. Right now he's checking the scripture verses to see if I'm quoting accurately. Jetzt gerade schaut er nach in der Schrift, ob ich richtig zitiert habe. You are sinning while you're sitting there. Du sündigst, während du hier sitzt. You don't believe the best. Du glaubst nicht das Beste. You don't love. You're not kind. Du gibst nicht Liebe. Du bist nicht nett. Du bist and nicht all freundlich. Of this und all das is in the computer. Ist im Computer aufgezeichnet. All of this is before the throne of God in the records. Alles das ist aufgezeichnet vor dem Thron Gottes. And because of that, und deshalb, even as Christians, we have a sense of uneasiness. Haben wir auch als Christen dieses Gefühl des Unwohlseins. Is my life pleasing to the Lord? Wird mein Leben dem Herrn wohlgefallen? How come that sin reoccurs? Wie ist es denn möglich, dass ich wieder in diese Sünde gefallen bin? Where is my faith? Wo ist mein Glaube? Why do I do that in Romans 7? Warum mache ich das in Römer 7? Why don't I pray more? Warum bete ich nicht mehr? Why am I so impatient? Warum bin ich so ungeduldig? Will I ever be mature? Werde ich jemals Reife erlangen? Am I disqualified now? Werde ich schon disqualifiziert jetzt? What is wrong with my brain? Was ist denn da falsch mit meinen Sinnen? With my heart? Mit meinem Herzen? Psalm 139:23. Psalm 139, 33. Search me, O God, and know my heart. Durchsuche mich, Herr, und erkenne mich im Herzen. And see if there is a harmful thing inside of me. Und sieh, ob da etwas Böses in mir drinnen ist. But now, here we are on that day. Aber heute sind wir hier an diesem Tag. And we are blameless. Und wir sind tadellos. God pressed the delete button and everything was deleted. Gott hat auf diesen Knopf gedrückt, wo alles gestrichen wird und alles there ist gestrichen. No accusation. Keine Anklage mehr. Everything has been brought before God. Alles wurde vor Gott gelegt. Everything has been cleansed by the blood. Aber alles wurde durch das Blut there's gereinigt. There's no memory. There's nothing. We are in Christ and we are absolutely blameless. Keine Erinnerung mehr daran. Wir sind in Christus und sind absolut tadellos. Even the worst Christian who ever lived. Sogar der schlimmste Christ, der jemals gelebt hat. Who in 1 Corinthians 3 lost all his reward. Der, so wie es in 1. Korinther 3 heißt, alle seine Belohnungen verliert. He got saved, yes. Ja, er wurde errettet. He was born again. Er war wiedergeboren. But then he became so self-righteous. Aber dann war er so selbstgerecht. Then he started using the Bible for authority. Dann hat er die Bibel verwendet und damit Autorität ausgeübt. Putting people down because he was so insecure. Er hat Leute niedergemacht damit, weil er selbst so unsicher war. Didn't live by faith. Er lebte nicht im Glauben. He came out of Egypt. Er kam heraus aus Ägypten. Went through the Red Sea. Ging durch das Rote Meer. Spent his whole life in the wilderness of Christianity complaining, complaining, complaining. Hat sein ganzes Leben in dieser Wüste der Christenheit verbracht und hat sich immer wieder beklagt, beklagt und beklagt. Saved by grace. Errettet aus Gnade. And complaining and complaining. Und er beklagte sich. Thankful. Beklagte sich, aber undankbar. And talking about people. Hat über andere Leute gesprochen. But they always say, "Would you pray with me?" Und die haben immer gesagt, würdest du mit mir beten? You know, weißt du was? Pray for Sandy. Bitte für das Handy. Let's pray. Beten wir. Do you know what she did? Weißt du, was die gemacht hat? And you use prayer as a cover to gossip. Und er hat dieses Gebet verwendet als Bedeckung, um über andere üble Nachrede zu halten. And all of this stuff that happens in the church. Und all das passiert in der Gemeinde. The Laodicean church. In der laodizeischen Gemeinde. That the Lord would vomit out of his mouth. Die der Herr ausspuckt. And there we are, all these people together. Und da stehen wir alle Menschen zusammen. And we are blameless. Und wir sind tadellos. It's gone. Es ist weg. Nothing can be said against us. Nichts kann gegen uns vorgebracht There's werden. There's not a negative thought. Kein negativer Gedanke. There's not a negative memory. Keine negative Erinnerung. We are pure. Wir sind rein. Clean. Ganz sauber. Spotless. Ohne irgendwelche Marken. The Lord looks at us. Ja, der Herr blickt uns an. And he sees nothing. Und er sieht nichts. But perfect righteousness. Außer vollkommene Gerechtigkeit. Could you imagine the feeling of that? Könnt ihr euch dieses Gefühl vorstellen? When we know our flesh, wenn wir uns kennen im Fleisch. When we've been distracted, wenn wir abgelenkt wurden. And as unspiritual as you can be, und einfach so ungeistlich wie nur möglich waren. No respect for the word, kein Respekt für das for Wort other hatten, people, für andere Leute. We are like a spiritual mental retard. Wir sind wie Geistliche, die irgendwie right? zurückgeblieben sind. We're just set back. We just think our own thoughts, our own opinions. Wir haben uns da zurückgelehnt, haben unsere eigenen Gedanken gedacht, haben eigene Meinungen vorgebracht. But we were saved. We really were. Aber wir waren errettet, ganz ehrlich errettet. And there we are. Aber da stehen wir nun. A multitude of people. Eine Masse von Leuten. Maybe 20 billion people. Vielleicht 25 Milliarden Menschen. And there's not a negative thought in your heart. Und es gibt keinen einzigen negativen Gedanken and in deinem you're Herzen. In the presence of God. Du bist in der Gegenwart Gottes. And you're just breathing in. Und du atmest einfach ein. You're in perfect righteousness. Du bist in vollkommener Gerechtigkeit. Never again will a negative thing happen. Niemals mehr wird es Negatives geben. Never again will I experience a reaction. Niemals mehr werde ich irgendwelche Reaktionen will erfahren the flesh von jemandem. Flip out. Never again. Oder im Fleisch mich gehen lassen. Niemals And this mehr. Is what God did. Und das hat Gott gemacht. The only way he could do it was to put us in Christ. Die einzige Art und Weise, wie er das tun konnte, war uns in Christus the zu versetzen. Flesh, the law could never produce this. Das Gesetz hätte das niemals hervorgebracht. If we would try on our own. Wenn wir das aus unserer eigenen Kraft versucht hätten. Well, Lord, this is the best I could do today. Nun Herr, das ist das, was ich am besten heute schaffe. I mean, this is yesterday. I mean, that's really kind of bad there. Also, das habe ich gestern geschafft, ja, ist auch nicht so schlecht. I tried. You know what I mean, Lord? Das ist, ich meine, verstehst du, Herr? Das ist no, we're in Christ. Nein, wir sind in Christus. And he put us in union by faith. Und er hat uns dann in eine Einheit versetzt durch den Glauben. And we are filled with his spirit. Und wir sind durch seinen Geist erfüllt. And everything that Jesus has. Und alles, was Jesus hat, is transferred to me. Wird auf uns transferiert. That means who Jesus is in heaven right now. Das heißt, wer Jesus jetzt im Himmel gerade ist. And everything that he has. Und alles, was er hat. The authority and power and the glory. Die Autorität, die Macht und die Herrlichkeit. Belongs to us. Gehört uns. This is chapter 3 verse 8. Das steht im Kapitel 3 Vers 8. The unfathomable riches of Christ. Die unermesslichen Reichtümer von Jesus Christus. The unmeasurable. Die unermesslichen Reichtümer. Unimaginable. Unvorstellbar. Does not enter the mind of a person. Ist noch nie jemand in den Sinn gekommen. The riches of Christ. Die Reichtümer von Christus. That are now mine. Die jetzt mir gehören. And we stand there blameless. Wir stehen da tadellos. That day is coming. Und dieser Tag wird kommen. And we will experience that day. Wir werden diesen Tag erleben. And we are blameless now by faith. Und wir sind jetzt durch den Glauben tadellos. Now skip over to chapter 5 for a moment. Nun blättert einmal zum Kapitel 5. Vers 1. Therefore be imitators of God as beloved children. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Isn't that great? Ist das nicht großartig? Not Michael Jordan. Nicht dem Michael Jordan. You know, Jordan gehen wir nach. Be imitators of God. Sondern ahmt Gott nach. Right? Be imitators of God. Seid Nachahmer Gottes. As beloved children. Als geliebte Kinder. We are his children. Wir sind seine Kinder. And walk in love. und wandelt in Liebe, just as Christ also loved you, wie auch der Christus uns geliebt hat and gave himself up for us, und sich selbst für uns hingegeben hat, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Now let's go into third gear. Jetzt dritter Gang. Verse 3. Vers 3. But immorality, Unzucht aber. This is porneo in the Greek. Im Griechischen steht da porneo. In the King James it's fornication. Im King James ist da die Rede von immorality. Ja, Unmoral. But immorality and any impurity, Unzucht aber und alle Unreinheit, or greed, oder Habsucht. I meditated on this for a long time once. Ich habe einmal sehr lange über diese Dinge nachgedacht. And I thought, gosh, what's the difference between these, you know? Ich habe mich gefragt, wo ist denn da der Unterschied? And it seems like this. Und es scheint für mich so zu sein. That immorality is without law. Also Unzucht, das bedeutet kein Gesetz. Right? People just break the law. Die Leute brechen einfach das God Gesetz. Says, don't do this, and they do that. Gott sagt, mach das nicht, aber sie machen God das. Says, don't steal, and they steal. Gott sagt, stehle nicht, aber sie stehlen. God says, don't commit adultery, they commit adultery. Gott sagt, begehe keinen Ehebruch, aber sie begehen Ehebruch. God says, don't covet your neighbor's wife, and they covet your neighbor's wife. Gott sagt, begehre nicht deines nächsten Frau, aber sie begehren die Frau des nächsten. They steal, they lie, they cheat. Sie stehlen, sie lügen, sie betrügen. They are without law. Sie leben ohne Gesetz. They are immoral. Sie sind unmoralisch. The second one, impurity. Und das zweite nun, die Unreinheit. It's more like without nature. Da geht's mehr um das Wesen dahinter. It gets into the weird things. Da kommt das ganz seltsame, kommen seltsame one. Sachen rein, so wie in Römer 1. Things that are beyond being without law. Also Dinge, die über das Gesetz noch hinausgehen. They're already without law. Die leben schon ohne Gesetz. And now they get into weirdness that's not even natural. Und nun begehen sie so ganz seltsame Dinge, die nicht einmal natürlich gegeben sind. It's impure. Das ist unrein. It's weird. Das ist seltsam. I mean, you don't see it in the animal world, but you see it among human beings. Du siehst es nicht in der Tierwelt, aber du siehst es unter den Menschen. Weirdness. Seltsames Verhalten. Or greed. Oder die Habsucht. And one scholar said this. Und ein Schriftgelehrter. Greed is the determination to gratify myself at all costs. Also einer der Schriftgelehrten hat gesagt, Habsucht bedeutet, sie mich in meiner Natur zu erhöhen, um auf Kosten aller anderen. Right? Without control, without thought. Ohne Kontrolle, ohne darüber nachzudenken. It's a downward progression. Das ist eine Spirale, die nach unten geht. You just end up in greed. Du hast schließlich nur mehr Habsucht im Anything Sinn. To satisfy myself at any cost. Koste es, was es wolle, es muss mich befriedigen. Must not be named among you as is proper among the saints. Diese Dinge sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. And there must be no filthiness or silly talk. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz or coarse jesting, und Witzelei, which are not fitting. Die sich nicht geziemen. It doesn't fit us. Das geziemt sich nicht für uns. But rather giving thanks. Stattdessen aber Danksagung. For this you know with certainty, denn dies sollt ihr wissen, that no immoral or impure person or covetous person who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. They won't be there. Die werden dort nicht They sein. Will never be there. Sie werden niemals dort We're sein. Talking about a lifestyle, wir sprechen von einem Lebensstil. Which is idolatry. Zum Beispiel der Ehebruch. You are raising this thing up as God. Götzendienst. Du bereitest das auf wie Gott. This is your God. Das ist dann dein Gott. Greed is your God. Habsucht wird zu Gott. Immorality is Unmoral your God. Wird dann zu Gott. Fornication is your God. Ehebruch und das Unreine. Theft is your God. Der Diebstahl Lying dein is your Gott. God. Die Lüge wird dein you Gott. Do everything you want to do. Du machst einfach alles, was du tun möchtest. And Paul says, That person will never enter the kingdom of God. Und Paulus sagt, dieser Mensch wird niemals ins Königreich Gottes eingehen. No inheritance of there. Kein Erbteil dort. Verse 6. And we're getting to fourth gear now. Nun nähern wir uns dem vierten Gang. Almost getting into overdrive. Let no one deceive you with empty words. Niemand verführe euch mit leeren Worten. For because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. And here it is. Nun kommt der wichtige Therefore, Punkt. Therefore, seid also, do not be partakers with them. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. You will never be happy. Ihr werdet niemals glücklich you sein. You cannot be happy. Ihr könnt da nicht glücklich sein. Do you know why? Wisst ihr warum? You are a saint. Weil ihr Heilige seid. You are blameless in the eyes of God. Ihr seid tadellos in den Augen Gottes. You are different. Ihr seid anderes. The Holy Spirit is in you. Der Heilige Geist ist in euch you drinnen. Are grieving him in chapter 4 verse 30. Ihr betrübt ihn, wie es in Kapitel 4 Vers 30 But haben. He's fighting for your life. Und er kämpft um euer Leben. He will never let you be happy. Er wird es niemals zulassen, dass ihr glücklich seid. The world can live in sin. Die Welt kann in Sünde leben. And they can sleep at night. Und die können am Abend schlafen gehen. They don't have God in them. Sie haben Gott nicht in sich. Their conscience is seared. Und ihr Bewusstsein, ihr Gewissen ist getrübt. 1 Timothy 4:2. 1. Timotheus 4:3. It's callous. It senses no conviction. Da wird keine Überzeugung zum Vorschein kommen. But we are not like that. Aber so sind wir nicht. Do not be partakers with them. Seid keine Mitteilhaber bei ihnen. Even the most carnal believer in the world, sogar der fleischlichste Gläubige in der Welt, who is living out there now, der da draußen jetzt irgendwo lebt, is not happy. Ist nicht glücklich. I don't care if they have millions of dollars. Ist mir ganz gleich, ob die Millionen von Dollars haben. I have a friend who was a pastor in India. Ich habe einen Freund, der war Pastor in Indien. And he just left God. Und der hat einfach Gott verlassen. Completely. Völlig. Made $1 million in stock market. Hat Millionen von Dollar verdient bei der Börse. Now he spends his whole life living for himself. Und nun verbringt er sein Leben einfach für sich selbst zu leben. You see, he cannot be happy. Er kann nicht glücklich sein. If you are happy, also, wenn du glücklich bist, watch this, beachtet you das, were never saved. Dann warst du niemals errettet. Why? Warum? 2 Peter chapter 2 verse 22. 2. Petrus 2, Vers 21 says that the pig goes back to the mud. Da heißt es, der Schwein kehrt wieder zurück in seinen Dreck. It's a big difference between the pig and the mud and a lamb in the mud. Da gibt es einen riesen Unterschied zwischen einem Schwein, das sich da im Dreck suhlt, und einem Lamm, das in diesem It's Dreck ist. It's so funny how a lamb will follow the pigs in the mud. Es ist so lustig, wenn man da oder seltsam, wenn man da schaut, wie ein Lamm einem Schwein nachfolgt hinein in den Dreck. Everybody's just grunting. And you're just trying to be like them. Du bist da und versuchst so wie die zu sein und folgst ihnen nach. You are not a pig. Aber du bist kein Schwein. You will never be happy here. Du wirst da niemals glücklich sein. You can't, they will sleep at night. You will not sleep at night. Die werden da schlafen in der Nacht, aber du wirst nicht schlafen. They will roll around in the mud and grunt and be happy. Die werden sich im Dreck wälzen und grunzen und werden glücklich sein. The mud will get inside of your wool and you will feel horrible. Aber bei dir wird der Dreck in deine Wolle eindringen und du wirst dich schrecklich fühlen. You will end up und schließlich in such despair, wirst du in solch einer Verzweiflung landen, that you will either have to take medicine, dass du entweder Medikamente nehmen musst, or drink yourself to sleep the rest of your life, oder Tranquilizer für den Rest deines Lebens. You will have to go beyond the unbeliever. Du musst einen Schritt hinausgehen über den Gläubigen, because the Holy Spirit, weil der Heilige Geist, will never leave you alone, wird dich niemals alleine lassen. And when you stand before God on that day, und wenn du an diesem Tag vor Gott stehen wirst, you will be blameless. Wirst du tadellos sein. And then you will think, und dann wirst du denken, oh my gosh, oh mein Gott, what did I do on the earth? Was habe ich da auf Erden gemacht? And no one will ever remember a thing that you did. Und keiner wird sich auch nur an irgendeine Sache erinnern, die du gemacht hast. It's gone. Das ist weg, das ist vorbei. blameless, tadellos. Because I was in Christ, weil ich in Christus war, in union, in einer Einheit. I challenge you tonight. Also ich fordere euch heute Abend if heraus. If your life is going off the way, wenn dein Leben da den falschen Weg nimmt, and you're scared, und du Angst hast, you're thinking, I've never got into this stuff before. Und du denkst, ich habe mich noch niemals mit diesem, what is wrong with me? Ich habe das noch niemals erlebt zuvor. Was ist da falsch bei mir? You read this book of Ephesians every day. Dann lies jeden Tag den Epheserbrief. Read it through every day for a month. Lies ihn durch jeden Tag einen Monat lang. In the morning, noon, at night, whenever. In der Früh, zu Mittag oder Abend, wann auch immer. Read it slowly through. Lies diesen Brief langsam durch. Fill yourself up, saturate yourself up. Und füll dich selbst auf damit und ersättige dich darin. Because without a vision, the people perish. Weil ohne Vision kommt das Volk um. And if we can just have the eyes of our understanding opened. Und wenn wir einfach unsere Augen des Verständnisses geöffnet hätten, so that we understand. So dass wir verstehen würden. But you can't understand unless you read. Aber du verstehst es nicht, wenn du da nicht liest. Unless you hear, wenn du nicht hörst. Unless you expose yourself to the word. Wenn du dich dem Wort nicht aussetzt. Let God lift you up. Lass Gott doch dich erheben. We don't belong in the world. Wir gehören nicht zur Welt. You will never be happy. Du wirst niemals glücklich sein dort. That's why some marriages are just so chaotic. Deshalb sind da einige Ehen so chaotisch. Because each individual is not happy. Weil jeder Einzelne eben nicht glücklich ist. Get to Bible school. Geh in die Bibelschule. Bible school is wonderful. Die Bibelschule ist was Wunderbares. To have these truths resident in my heart. Wenn ich diese Wahrheiten in meinem Herzen wirklich resident habe. To prepare myself as a vessel. Wenn ich mich vorbereite, als Gefäß verwendet useful zu werden, to the master, nützlich für den Hausherrn, having a vision, eine Vision habe, it will preserve me from all of that stuff out there. Das wird mich von all diesem Zeugs da draußen bewahren. We don't belong out there. Wir gehören dort nicht hin. Let's close with verse 8. Schließen wir mit Vers ab. For you were formerly darkness. Verse 8, chapter 5. Kapitel 5, Vers 8 ist es jetzt. Und zwar heißt es da, denn einst wart ihr Finsternis. You were darkness. Ihr wart Finsternis. But now you are light in the Lord. Walk as children of light. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. So we are. So sind wir. We've been saved. Wir sind errettet worden. We have to be saturated with light. Wir müssen vom Licht gesättigt sein. We have to have a vision of where we're going. Wir brauchen eine Vision, um zu wissen, wohin wir gehen sollen. That we can be useful. Dass wir verwendet werden können. If we are not growing, we will slide into some kind of garbage. Und wenn wir nicht wachsen, dann werden wir in irgendeinen Sumpf geraten. Don't underestimate the power of the world. Unterschätzt die Kraft der Welt nicht. It will say, "Come lie with me." Da wird es heißen, komm doch, lieg bei mir. Like it said to Joseph, "Come lie with me." So wie es beim Josef geheißen hat, komm, lieg bei mir. And he broke away and ran. Und er ist aber geflüchtet und ist hinausgelaufen. Your friends might be happy there. Deine Freunde fühlen sich vielleicht dort wohl. I had two friends in Bible college in 1981. 1981 hatte ich zwei Freunde im Bibelcollege. They got married. Sie heirateten. And two of them left their wives. Und zwei haben dann ihre Frauen verlassen. One just went into the world. Einer genau hinaus just in die Welt. Lived like hell. Er lebte einfach wie in der Hölle. Did everything he ever wanted to do in his fantasy. Machte einfach all das, was er immer sich so in seiner Fantasie erwartet und vorgestellt now he's hat. Back. Jetzt ist er wieder zurück. And he said to me, und er hat zu mir gesagt, there was one, not one single night. Er hat gesagt, keine einzige Nacht gab es da those 5 years, in diesen 5 Jahren, that I went to bed with peace in my heart. Wo ich mit einem Frieden mich niederlegen konnte. He said, I was living in hell. Er hat gesagt, ich lebte da in der Hölle. In hell. My other Hölle. Friend, 7 years. 7 Jahre der andere. Same thing. Genau went das gleiche. Around, did everything his imagination could imagine. Er zog da herum und er tat einfach all das, was er sich so vorstellte. Same thing. Genau dasselbe. Not one happy day. Kein einziger glücklicher Tag. We don't belong there. Wir gehören dort nicht hin. Don't be a partaker. Seid dort keine Mitteilhaber. The Holy Spirit is present. Der Heilige Geist ist gegenwärtig. We are in union with Christ. Wir sind in einer Einheit mit Jesus Christus. And one day, und eines Tages we're gonna stand there. Werden wir dort stehen. Before his throne. Vor seinem Thron. And all the yucky things we maybe we could imagine, like, oh my gosh, I did that and that and that, and oh my. Vielleicht all die ganzen seltsamen Dinge, die wir da noch in Erinnerung haben. Ich habe das gemacht oder das. It's gone. Nein, das ist weg. Blameless. Tadellos vor ihm. In love. In Liebe. Blameless. Tadellos. Blameless. Ohne Tadel. All the sin. Alle Sünde. All the yuck. All dieser Schmutz. All the evil. All das Böse. All the selfishness. All die Selbstsucht. All the greed. All diese Habsucht. All those unbelievable acts of this and that that people commit. Alle diese unglaublichen Handlungen, die Leute so tun. Gone. Weg. Gone. Weg. Not a memory. Nichts mehr in Erinnerung. Wow, there's God. Da ist Gott. Here I am. Hier bin ich. Pure, clean, before him. Rein vor ihm. Ready to enter all of eternity. Bereit, in alle Ewigkeit einzutreten. The prostitute is there. Die Prostituierte ist dort. Cleansed. The murderer. The murder. Cleansed. The thief. Der Dieb. The liar. Der Lügner. The selfish businessman. Der selbstsüchtige Geschäftsmann. It's all gone. Alles ist the weg. Self-righteous legalist. Der selbstgerechte, gesetzliche Mensch. Perfect. Blameless. Vollkommen. No accusation. Keine Anklage. Cleansed conscience. Gereinigtes Gewissen. There's God, here am I. Da ist Gott, hier bin ich. I'm loving this. Ah, das liebe ich. Oh, I love this. Thank you, Lord, for doing this for me. Danke, Herr, dass du das für mich gemacht hast. Boy, eternity. Die Ewigkeit. Righteousness. Gerechtigkeit. Peace and joy. Friede und Freude. Unspeakable. Unaussprechlich. And the ages to come. Und all die Zeitalter, die dann danach kommen. How long will this be for, Lord? Wie lange wird das andauern, Herr? Eternity. Für alle Ewigkeit. Ephesians 2:7. Epheser 2:7. That in the ages to come. Dass in den Zeitaltern, die noch kommen sollen. He might show us the exceeding riches of his grace. Dass er uns dieses überreiche Maß seiner Gnade erweisen kann. In kindness toward us. In dieser Freundlichkeit uns gegenüber. In Christ Jesus. In Christus Jesus. In union with Christ. In einer Einheit mit Christus. God will love us as much as he loves Jesus. Gott wird uns so sehr lieben, wie auch Jesus liebt. He will not love Jesus more than he'll love us. Er wird Jesus nicht mehr lieben als uns. Because now we are inseparable. Weil wir jetzt untrennbar sind. Unbelievable. Unglaublich. So why waste our time now? Also warum vergeuden wir jetzt unsere Zeit? There are certain things that just don't belong in our lives. Da gibt es einfach gewisse Dinge in unserem Leben, die gehören da nicht her. Fill yourself with a godly lifestyle. Erfüllt euch selbst mit einem göttlichen Lebensstil. The old sin nature will be there. Die alte Sündennatur wird da sein. It's there to humble you. Sie ist da, um uns zu demütigen. So that we need God from day to day. So dass wir Gott jeden Tag brauchen. So if you're here tonight, you've never received Jesus. So wenn du heute Abend hier bist und hast Jesus noch niemals angenommen. In Christ. Du möchtest in Christus sein. You want to put your faith in him tonight. Du möchtest deinen Glauben auf ihn setzen heute. So you can stand there blameless one day. So dass du eines Tages schuldlos und tadellos vor ihm stehen kannst. Pray with me. Dann bete jetzt mit mir. Say, God in heaven, sag Gott im Himmel, forgive me my sin. Vergib mir die Sünden. Cleanse me. Reinige mich. And save me. Und errette mich. Through Jesus's blood. Durch das Blut von Jesus. And place me in union with Christ. Und setze mich in diese Einheit mit Christus. I pray. Darum bete ich. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.